Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 9. Oktober 1789 bis Dezember 1790. Die Nationalversammlung folgt dem König nach Paris und kommt vorerst im erzbischöflichen Palast unter. Der bretonische Club nimmt seine Sitzungen in einem leerstehenden Klostergebäude in der Rue Saint-Jacques auf. Die früheren Bewohner, Dominikanermönche, werden im Volksmund die Jakobiner genannt. Und der Name geht nun auf die Abgeordneten, Journalisten und Geschäftsmänner über, die hier debattieren. Im November wird die Nationalversammlung in die Salle du Manège, die ehemalige königliche Reithalle in den Tuilerien, umquartiert. Der Saal ist eng und schlecht beleuchtet. Die Mitglieder sitzen sich in Reihen gegenüber, getrennt durch einen langen Gang. Die eher Königstreuen sitzen rechts vom Gang, die Patrioten, wie sie sich gern nennen, links davon. Auf Dr. Guillotins Anraten werden zweimal täglich Essig und Kräuter ausgesprengt. Die Galerien für die Öffentlichkeit sind ebenfalls eng. 300 Zuschauer haben darauf Platz. Bei den Parisern heißt die Versammlung ab sofort nur noch die Manege. Auf Vorschlag Talleyrands, Bischof von Autun, beschließt die Nationalversammlung, die Kirchengüter zu verstaatlichen. Und wo wohnen Sie jetzt, Monsieur Robespierre? In der Rue Saint-Ange-Marais. Die meisten Abgeordneten waren nicht sehr erfreut, nach Paris umziehen zu müssen. Die meisten sind die halbe Zeit ohnehin nicht da. Und wenn sie da sind, passen sie nicht auf. Sie sitzen da, schwatzen über Weinkeltern und Schweinezucht. Ja, sie denken, ihr Hof geht vor die Hunde, die Kinder werden ohne sie groß und die Frau hüpft mit Gott und der Welt ins Bett. Sie sind schließlich auch nur Menschen. Schon, Danton. Aber täten wir in diesen Zeiten nicht alle besser daran, ein klein wenig mehr zu sein? Camilles Zeitung heißt jetzt Révolution de France. Begonnen haben wir als Courrier du Brabant. Marat macht es nicht anders. Ständig ändert er seinen Titel. Sein Blatt heißt jetzt L'Ami du Peuple, der Volksfreund. René Hébert kommt in die Redaktion, rosig weiß. Ich will meine eigene Zeitung rausbringen. Sie soll anders sein als eure hier. Camille flüstert Brissot, der auch da ist, ins Ohr. Hébert hat früher Theaterkarten verkauft, aber sie haben ihn an die Luft gesetzt, weil er sich aus der Portokasse bedient hat. Du kennst Brissot? Brissot und Hébert können sich nicht ausstehen. Ihr schreibt für die Gebildeten. Marat auch. Das habe ich nicht vor. Wollen Sie eine Zeitung für Analphabeten gründen? Ich will für den Mann auf der Straße schreiben. In der Sprache, die er versteht. Da muss jedes zweite Wort eine Obszönität sein. Ganz genau. Ich werde sie Le Père Duchesne nennen. Der Ofensetzer. Brissot ist der Herausgeber des Patriote Français. Camille, da ist eine Frau für dich. Zur Abwechslung. Anne Terroigne. Sie trägt ein weißes Kleid und eine blau-weiß-rote Schärpe um die Taille. Über die schmalen Schultern hat sie den Uniformrock eines Nationalgardisten gelegt. Ihr braunes Haar ist ein windgepeitschter Wasserfall aus Locken. Sie hat bestimmt einen jener teuren Coiffeure bemüht, die einen aussehen lassen, als hätte man sich ein Leben lang nicht frisiert. Na, wie geht's so? Brissot hüpft von seinem Schreibtisch und hebt ihr galant die Jacke von den Schultern. Danke. In der Tasche des Rocks ist etwas Schweres. Sie tragen eine Waffe. Ich habe meine Pistole, seit wir das Invalidenhaus gestürmt haben. Wissen Sie noch, Camille? Man sieht Sie seit ein paar Wochen gar nicht mehr auf den Straßen. Ich gebe nicht die richtige Figur ab, nicht so wie Sie. Kann ich für Sie schreiben, liebster Camille? Sie können es versuchen, aber meine Ansprüche sind extrem hoch. Sie wären im Stande und lehnen mich ab. Allerdings wäre ich das. Hauptsache klare Verhältnisse. Sie greift sich ihre Jacke von dem Stuhl, über dem Brissot sie gelegt hat, und drückt ihm aus irgendeiner verqueren Regung der Nächstenliebe heraus einen Kuss auf die eingefallene Wange. Lavendel. Cologne. Der hat auch immer Lavendelwasser benutzt. Erinnern Sie sich? In diesen Kreisen habe ich nicht verkehrt. Doch, er hat Lavendelwasser benutzt. Brissot muss es wissen. Er weiß alles. Für ihn sind alle Menschen Brüder. Er glaubt daran, dass alle aufgeklärten Menschen in Europa zusammenkommen sollen, um über die richtige Regierungsform und die Fortschritte in Kunst und Wissenschaft zu beraten. Er leitet eine Gesellschaft, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzt und schreibt über juristische Fragen, das parlamentarische System in England und die Paulusbriefe. In sein derzeitiges beengtes Quartier in der Rue de Jarretrie hat es ihn über die Schweiz, die Vereinigten Staaten, eine Zelle in der Bastille und eine Wohnung in der Brompton Road verschlagen. Thomas Paine ist ein Freund von ihm und George Washington hat ihn mehr als einmal um Rat ersucht. Brissot ist Optimist. Er glaubt fest daran, dass sich Vernunft und Freiheitsliebe immer und überall durchsetzen werden. Meine Familie, verstehen Sie, Camille, war sehr arm und ungebildet. Sie wollten, dass ich Mönch werde. Das war das beste Leben, das Sie sich vorstellen konnten. Ich hatte es oft schwer. Mein Vater starb und kurz darauf verfiel meine Mutter dem Wahnsinn. Die Redakteure der Revolution sind immer im Dienst. Pünktlich am Samstag erscheint die Ausgabe. So wie manche Menschen süchtig nach Opium sind, ist Camille süchtig nach Gelegenheiten, seine hohe Kunst des Verspottens, Verunglimpfens und Verhöhnens zu üben. Laudano mag die Sinne beruhigen, aber ein guter Leitartikel bringt den Atem zum Stocken und den Puls zum Rasen. Schreiben ist wie Bergabrennen. Zu bremsen fällt schwer, selbst wenn man es will. Eigentlich sollte ich längst König sein. Aber ich bin es nicht. Herzog Philippe, Duc d'Orléans, ist verwirrt. Teile ich Ihnen mit, dass ich nach Beweisen für Ihre Verstrickung in die Oktoberunruhen suche und Sie, wenn ich Sie finde, belangen werde. Der General Lafayette will mich außer Landes wissen. Mirabeau, dessen Pläne mit Philippe stehen und fallen, braucht ihn in Paris. Sagen Sie mir, wer Sie unter Druck setzt. Da ist man der alles ins Rollen bringt und andere nehmen es einem aus der Hand. Der Herzog hat Angst. Angst vor Mirabeau, Angst vor Lafayette. Wobei er sich vor Letzterem eine Spur mehr fürchtet. General Lafayette gibt sich düsteren Gedanken hin. Mirabeau ist durch und durch korrupt und ein Scharlatan. Muss ihm einen Posten anbieten. Comte de Mirabeau an Comte de Lamarque. Gestern spät abends Lafayette getroffen. Teil der Summe soll mir morgen vorab bezahlt werden. 1000 Louis mögen Ihnen unmäßig erscheinen. Aber das ist der Betrag, den ich dringend benötige. Philippe Duc d'Orléans bricht nach London auf mit missmutiger Miene und seinem Sekretär Laclos. In diplomatischer Mission lautet die offizielle Erklärung. Und gleich noch ein Rückschlag für Mirabeau. Anfang November nimmt die Nationalversammlung einen Antrag an, der Deputierte von Ministerämtern ausschließt. Das ist Lafayettes Werk. Ganz allein Lafayette. Ich breche diesem Dreckskerl das Genick. Für wen hält er sich? Cromwell? 3. Dezember 1789. Heute habe ich an Maître Huette de Pézy und Mademoiselle Françoise du Hautoir den Betrag von 12.000 Livres zurückgezahlt. Dazu 1.500 Livres Zins. Aber das ist 16 Monate zu früh. Wenn ich Einnahmen und Ausgaben überschlage, es ist unmöglich. Was um Himmels Willen spielt Georges Jacques für ein Spiel? 1790. Im Mai dieses Jahres habe ich meinem Gatten einen Sohn geschenkt. Wir haben ihn Antoine getauft. Wir sprechen jetzt nie mehr von unserem ersten Sohn. Ich will berichten, was sonst noch geschah draußen in der Welt. Im Januar wurde mein Gatte in den Stadtrat gewählt. Kurz bevor er seinen Sitz dort einnahm, passierte die Sache mit Dr. Marat. Marat beschimpfte die Obrigkeiten so sehr, dass sie einen Haftbefehl gegen ihn erließen. Er wohnte im Hotel de la Foutrière in unserem Viertel. Dann kam Monsieur Viette, der jetzt das Cordelier-Bataillon kommandiert. Befehl von Lafayette. Marat festnehmen. Oberste Dringlichkeitsstufe. Was soll ich machen? Regeln Sie das Hotel de la Foutrière ab. Im Hotel warteten Dr. Marat und Camille. Danton hält den Hintern für Sie ins Feuer. Warum verhaftet man nicht zur Abwechslung einmal Sie? Ich bin jetzt seit Oktober auf der Flucht. Diese Sache könnte Dantons große Chance sein. Wir können die Manege in die Luft sprengen und es wäre kein großer Schaden. Wie viele von den Abgeordneten taugen denn überhaupt etwas? Pétion ist ein Idiot. In Robespierre setzt sich eine gewisse Hoffnung. Ich auch. Nur wurde meines Wissens kein einziger Vorschlag von ihm jemals angenommen. Aber er zeigt Rückgrat. Von Danton verspreche ich mir einiges. Er wird etwas bewegen. Mein Wunsch wäre ja... Mein Wunsch wäre, dass das Volk sich den König, die Königin, die Minister, Bailly und die Manège vom Hals schafft. Aha. Und dann das Land von Danton und Robespierre regiert wird. Und ich wäre da und hätte ein Auge auf sie. Träumen wird ja noch erlaubt sein. So blieb es den ganzen Tag. Unsere Leute als Sperrring um das Gebäude, Dr. Marat drinnen und die Truppen, die Lafayette zusammengezogen hatte, als Cordon um den Cordon. Am nächsten Vormittag lief Camille herum und sagte, natürlich verhaften sie Marat nicht, er ist der Freund des Volkes. Dann ging Georges in die Manège. Währenddessen schmuggelte François Robert, der Mann von Louise Robert, saubere, sehr vornehme Kleider ins Hotel. Als es bei uns an der Tür klopfte, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Aber es war nur die kleine Louise Julie von den Nachbarn oben. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, Madame Danton. Monsieur de Moulin hat gesagt, dass ich es Ihnen sagen soll. Marat ist nicht mehr da. Er ist vor einer Stunde entkommen, als Mensch verkleidet. An dem Abend feierten wir ein Fest. Am nächsten Tag wollte mein Mann seinen Sitz in der Kommune einnehmen. Ein paar Leute versuchten, ihn wegzuschicken und sagten, er gebärde sich in seinem Distrikt wie ein König. Er würde Geld von den Engländern nehmen, damit er die Revolution schürt. Er würde Geld vom Hof nehmen, damit er die Revolution eindämmt. Eines Tages kam der Abgeordnete Robespierre und sie redeten darüber, wer Georges alles verleumdet. Sie brauchen sich nicht allein fühlen. Ich habe einen Brief von meinem Bruder Augustin aus Arras erhalten. Offenbar behaupten die Leute in Arras, ich sei ein gottloser Mann, der den König ermorden wolle. Nach Antoines Geburt kam Georges Mutter für ein paar Tage aus Assis zu Besuch, um das Kind zu sehen. Es war grässlich. Ich sage das ungern, aber Madame Ricordin ist die unangenehmste Person, die ich je kennengelernt habe. Ach, Paris ist so verdreckt. Wie kann man hier ein Kind groß werden lassen? Kein Wunder, dass ihr das erste verloren habt. Gleich bei der ersten Mahlzeit beschwerte sie sich über das Gemüse und wollte wissen, wie viel ich unserer Köchin bezahle. Ach, viel zu viel. Wo kommt das ganze Geld überhaupt her? Ich erklärte ihr, wie hart Georges arbeitet. Ich weiß sehr gut, was Anwälte in seinem Alter verdienen. Und es ist nie und nimmer genug, um in einem Palast zu leben. Mit einer Frau, die sich immerfort nur bedienen lässt. Wir wussten, dass ein Haftbefehl gegen Georges, fertig ausgestellt und unterzeichnet, in einer Schublade im Rathaus Staub fing. Wir hatten alles geplant. Wenn er festgenommen würde, sollte ich sofort eine Tasche packen und zu meiner Mutter gehen, den Wohnungsschlüssel Fabre geben und alles andere ihm überlassen. All das nahm Georges sehr in Anspruch. Er war kaum je in seiner Kanzlei. Seine Angestellten müssen wohl sehr gut sein, denn das Geld fließt trotzdem weiter. Im April 1790 gründen Danton und Camille die Gesellschaft der Menschenrechte und der Bürger. Unser eigener Club, wie die Jakobiner, nur besser. Von Anfang an wird er nur der Club de Cordelier genannt. Die Treffen finden im alten Cordelier-Kloster statt. Bei den Cordelier kann jeder kommen und sprechen. Deshalb haben wir auch so viele Schauspieler, Anwälte und Händler aus dem Viertel. Aber auch ziemlich übel aussehende Gesellen. Ich habe gesehen, was sie mit der Kapelle gemacht haben. An die Wand hat jemand einen Cartoonstreifen genagelt, auf dem mit roter Farbe gemalt steht: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nach allem, was ich von Georges Mutter auszustehen hatte, war ich ganz verzweifelt, als er sagte, wir sollten für einige Zeit nach Assy fahren. Noch 4-5 Jahre, Gabriel. Dann komme ich hierher zurück und werde Bauer. Wir kehren Paris für immer den Rücken. Wie würde dir das gefallen? Einerseits dachte ich, wie wunderbar, wegzukommen von der Kriminalität und der ständigen Knappheit in den Geschäften. Aber dann dachte ich, wird er die Cordelier aufgeben? Wird er die Revolution aufgeben? Morgen fahren wir zurück. Trotzdem sah er sich zusammen mit seinem Stiefvater etliche Grundstücke an und ließ den Notar einen Kaufvertrag für ein Stück Land in der Gegend aufsetzen. Insgeheim bin ich voll Sorge, denn im Herzensgrund glaube ich, was auch geschieht, wir müssen König und Königin und der Kirche die Treue halten. Ich weiß, dass wir den Obrigkeiten gehorchen sollten und dass Georges sich ihnen schon oft widersetzt hat. Das ist seine Natur. Aber wo bleibe ich derweil? Denn ich schulde ja meinem Gatten Gehorsam. Es sei denn, er verlangt von mir, dass ich sündige. Als ich meinen Beichtvater deshalb um Rat gefragt habe, sagte er, ich solle bei meinem ehelichen Gehorsam bleiben und meinen Gatten zum katholischen Glauben zurückführen. Das war keine Hilfe. Als der Sturm auf die Bastille sich jährte, schickte jede Stadt Frankreichs Abordnungen nach Paris. Ein großes Amphitheater wurde auf dem Marsfeld aufgebaut und ein Altar wurde errichtet, den sie den Vaterlandsaltar nannten. Der König trat vor ihnen und legte einen Eid auf die Verfassung ab. Und der Bischof von Autun las das Hochamt. Wir selbst nahmen nicht teil. Ich will nicht zusehen, wie die Leute Lafayette die Füße küssen. Wo früher die Bastille stand, wurde getanzt. Und abends wurde überall in unserem Viertel gefeiert. Und wir zogen von einem Fest zum anderen und blieben die ganze Nacht auf. Ich war richtig betrunken. Alle lachten über mich. Camille wohnt jetzt gleich um die Ecke von uns. Er hat eine recht hübsche Wohnung, muss man sagen. Gegen Ende des Jahres sprach Georges vor der Versammlung. Wenige Tage später trat das Kabinett zurück. Die Leute sagten, Georges habe es zu Fall gebracht. Und meine Mutter sagte... Du bist mit einem mächtigen Mann verheiratet. Tagebuch Lucille Duplessis. Wir rechnen jetzt jederzeit mit Adèles Verlobung mit Maximilien Robespierre. Aber mir verweigert er immer noch die Zustimmung zu Camille. Was für ein Leben wohl auf Adèle wartet. Auch Robespierre erhält Briefe. Aber ganz andere als Camille. In meinem Exemplar des Gesellschaftsvertrags bewahre ich den Brief eines jungen Picarden auf, eines Enthusiasten. Ich erkenne dich, Robespierre, wie ich Gott erkenne. Durch deine Werke. Gezeichnet Antoine Saint-Just. William Augustus Miles, Beobachter im Auftrag der Regierung seiner Majestät des englischen Königs, schreibt: The man held of least account in the National Assembly will soon be of the first consideration. Der Mann, der in der Nationalversammlung am wenigsten gilt, wird bald am meisten zu sagen haben. Er ist ein strenger, prinzipienstarker Mann, schlicht und uneitel im Auftreten, ohne einen Funken Reckenhaftigkeit und gewisslich über jede Korruption stehend. Reichtum verachtet er. Und ihm ist nichts von der Unbeständigkeit eigen, die für den französischen Charakter so typisch ist. Nichts, was der König zu gewähren hat, vermöchte diesen Mann von seinem Ziel abzubringen. Er ist eine Persönlichkeit, mit der unbedingt zu rechnen ist. Er gewinnt stündlich an Bedeutung und befremdlicherweise schätzt die gesamte Constituante ihn gering und verachtet ihn. Als ich prophezeite, dass er schon bald der Mann an der Macht sein werde, der über Millionen gebietet, lachte man mich aus. Mai 1790. Mirabeau lässt sich vom Hof bezahlen. Seine Schulden werden getilgt und er erhält eine monatliche Pension in Höhe von 6.000 Livres. Juni 1790. Der 14. Juli wird zum Nationalfeiertag erklärt. Juli 1790. Heimliche Unterredung zwischen Mirabeau und Marie-Antoinette. Mirabeau scheint sämtlichen verfügbaren Sauerstoff aus der Luft zu saugen. Er scheint auch mein ganzes Hirn aus meinem Schädel zu saugen. Max hat mich gewarnt, aber ich wollte ja nicht hören. Mirabeau hat diese halbgebildete Österreicher-Metze eine große und edle Frau genannt. Und doch ist und bleibt er für das einfache Volk ein Gott. Aber jetzt hat er seine Glaubwürdigkeit bei den Patrioten verspielt. Seine Gründe heißen Geldgier und Macht. Er will die Monarchie retten, damit sie ihm ewig dankbar und auf immer verpflichtet ist. Camille attackiert Mirabeau auf dem Papier mit einem Ingrimm, dessen er sich niemals fähig geglaubt hat. Der Bruch mit Mirabeau bringt ihn Robespierre näher. Das bedeutet einen anderen Lebensstil. Abende am Schreibtisch zwischen Bergen von Akten, Stille, die nur von einem gelegentlichen, gemurmelten Nachfragen unterbrochen wird, dem Kratzen von Federn, dem Schlagen der Uhr. Er ist all das, was ich sein sollte. Was denn? Ja, Max schert sich nicht um Scheitern oder Erfolg. Oh, Camille. Na, Max hat mit Mirabeau recht behalten. Egal, was man von ihm hält, man muss zugeben, dass er fast immer recht hat. In diesem Sommer kommt Camilles Lieblingsfeind aus der Schulzeit, Louis Sulot, nach Paris. Er wird als Gefangener aus der Picardie überführt, um sich wegen volksverhetzender antikonstitutioneller Schriften zu verantworten. Sulot wird freigesprochen. Er ist ein größerer Royalist als der König selbst. Louis Sulot besitzt echte Vornehmheit. Ach, Lucille. Er hat Schliff, er hat Lebensart, er hat Ausstrahlung. Er ist jetzt Redaktionsmitglied dieses royalistischen Skandalblattes, das sich Les Actes des Apôtres nennt. Warum Apostelgeschichte? Die Deputierten, die in der Nationalversammlung links vom Gang sitzen, bezeichnen sich als Apostel der Freiheit. Nein. Ja, und Louis ist der Meinung, dass solche Hybris bestraft gehört. Dekret der Nationalversammlung, 19. Juni 1790. Artikel 1. Der erbliche Adel ist für immer abgeschafft. Folglich dürfen die Titel Prinz, Herzog, Graf, Marquis, Vicomte, Vicedome, Baron, Ritter, Messier, Junker, Écuyer, Edler und alle anderen ähnlichen Titel von niemand, wer es auch sei, angenommen, noch an jemand verliehen werden. Lieber Camille, eines Tages werden wir ganz sicher einer Meinung sein. Was willst du mit diesem Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeitsgewäsch? Kennst du unser Manifest? Freiheit, Lebenslust, königliche Demokratie. Letztlich wollen wir doch beide dasselbe. Wir wollen, dass die Menschen glücklich sind. Was nützt eine Revolution, wenn sie nur lange Gesichter hervorbringt? Was nützt eine Revolution, die von armseligen kleinen Männern in armseligen kleinen Stuben gesteuert wird? Freiheit, Lebenslust, königliche Demokratie. Die Damen du Plessis geben ihre Garderobe für den Herbst 1790 in Auftrag. Schwarze Seide mit scharlachroten Schärpen und halblange Jacken mit blau-weiß-roten Paspeln. Tagebuch Lucile du Plessis. Antoine Saint-Just war zu Besuch in Paris. Ich wollte ihn unbedingt kennenlernen. Nach all den Geschichten, die Camille von ihm erzählt hat. Wie er sich mit dem Familiensilber davongemacht hat und das Geld innerhalb von 2 Wochen durchbrachte. Er ist 22 Jahre alt. Die Geschichte mit dem Silber liegt 3 Jahre zurück. Er ist groß, gut aussehend. Er hat Samtaugen und ein schläfriges Lächeln. Er bewegt sich sehr bedachtsam, wie es die Art mancher hochgewachsener Männer ist. Seine Haut ist hell, sein Haar dunkelbraun. Wenn sein Gesicht einen Makel hat, dann ist es das Kinn, das zu groß ist, zu lang. Es bewahrt ihn davor, zu hübsch zu sein. Er trägt immer eine absolut unbeteiligte Miene zur Schau. Als wir einander vorgestellt wurden, verriet sein Blick nicht das geringste Interesse an mir. Er kam zusammen mit Maximilien. Die beiden stehen miteinander in Korrespondenz. Na, in letzter Zeit irgendwelche Gedichte geschrieben? Wieso? Würdest du sie lesen wollen? Nein. Die Folter ist abgeschafft worden. Ich nehme an, du hast mein Gedicht als anstößig empfunden. Ich nehme an, du fandest es pornografisch. Zu viel der Ehre. Du bist sehr streng, Camille. Irgendetwas Gutes muss ich darüber doch sagen lassen. Nichts! Nicht ein Wort! Aber wenn du möchtest, Antoine, kann ich dir ein paar Kostproben meiner eigenen frühen Etüden zukommen lassen, damit du dich nach Herzenslust darüber mokieren kannst. Du bist im Zweifel ein besserer Dichter, als ich einer war. Und du wirst mit Sicherheit der bessere Politiker sein. Denn sieh dich an, welche Selbstbeherrschung. Du würdest mich am liebsten ohrfeigen, aber du erlaubst es dir nicht. Hm? Oh, habe ich dich sehr gekränkt. Oh, tief. Ich bin bis ins Mark verwundet. Denn liegt es nicht auf der Hand, dass du der einzige Mensch auf Erden bist, auf dessen gute Meinung es mir ankommt. Du, ohne den keine aristokratische Tischgesellschaft vollzählig ist. Saint-Just wendete sich ab und redete mit Robespierre. Was ist passiert? Ich möchte zur Bastille. Ich dachte, sie mögen ihn. Er hat sich verändert. Früher steckte er voller verrückter Ideen und war ständig in irgendwelche Frauengeschichten verstrickt. Aber schauen Sie ihn jetzt an, wie gravitätisch er geworden ist. Ich wünschte, Louis Sulot könnte ihn sehen. Er ist das Musterexemplar des trübseligen Revolutionärs. Er ist Republikaner, sagt er. In seiner Republik möchte ich nie und nimmer leben. Vielleicht würde er sie gar nicht lassen. Später hörte ich Saint-Just zu Maximilien sagen. Er ist frivol. Per Dekret verfügt die Nationalversammlung Bischöfe und Priester zu öffentlichen Beamten, die ins Amt gewählt und vom Staat bezahlt werden. Etwas später schreibt sie ihnen auch noch den Eid auf die Verfassung vor. Bei den kleinen Nachmittagssalons von Luciles Mutter Annette ist man sich einig, dass religiöser Zwist die wohl zerstörerischste Kraft ist, die sich in einer Nation nur entfesseln lässt. Der Philosoph und Mathematiker Condorcet veröffentlicht einen Artikel, in dem er sich für das Wahlrecht der Frauen ausspricht. Das Leben wird so prosaisch. Immer nur die Verfassung und hehre Gedanken und Quäkerhüte. Was wäre Ihnen denn lieber? Reiherfedern und wilde Leidenschaft in der Manege? Wüste Szenen in der Kommune, Liebe und Tod? Ach, lachen Sie nicht. Da haben wir die Revolution, den fleischgewordenen Geist Rousseaus, dachten wir. Und stattdessen ist es nur Monsieur Robespierre mit seinen kurzsichtigen Augen und seinem Provinzakzent. Nein, nur lauter Leute, die über ihre Bankkonten reden. Ach, wer hat bei Ihnen über meine Angelegenheiten geplaudert? Die Wände und Türpfosten erzählen schon von Ihnen, Monsieur Danton. Ja. Sagen Sie mir eins. Haben Sie etwas gegen Max? Nein, er ist mir nicht ganz geheuer. Das trifft es eher. Er legt an alle so hohe Maßstäbe an. Werden Sie ihnen gerecht werden können, wenn Sie seine Schwiegermutter sind? Oh, da ist noch nichts spruchreif. Ach, kann Adele sich zu keiner Antwort durchringen? Ihr ist noch keine Frage gestellt worden. Ich sollte besser still sein. Wie kann eine bloße Frau so reden, dass ein Abgeordneter sich versteht? Oh, bloße Frauen gibt es nicht mehr, liebe Annette. Letzte Woche haben Ihre beiden Schwiegersöhne in Spe mich an die Wand debattiert. Wie ich seitdem weiß, sind Frauen den Männern in jeder Hinsicht ebenbürtig. Es mangelt ihnen nur an Gelegenheit. Ja, das hat alles diese dürre, rechthaberische Louise Robert losgetreten, die nicht weiß, was sie da anrichtet. Camille sagt mir, dass wir den Frauen das Stimmrecht geben müssen. Gut. Bald werden sie in der Manege sitzen, mit schwarzen Hüten auf dem Kopf und Aktenkoffern in der Hand und sich über das Steuersystem auslassen. Und das Leben wird noch prosaischer. Keine Angst. Wir kommen schon noch zu unseren schmuddeligen kleinen Tragödien. Aber steckt hinter dieser Revolution denn eine Philosophie? Hat sie eine Zukunft? Oh. Ich glaube schon, dass sie eine Philosophie hat. Nimm mit, was du kannst, und spring ab, solange noch Zeit ist.